Fahre von der Arbeit spät nach Hause und fühlt sich abgeschlafft. Und was? Die Wohnung kalt, der Kühlschrank leer, die Frau auf dem Herd, das hast du richtig satt. Deine Kreise durch die kalte und taghell erstrahlte Stadt und drehst am Rad. Der nächste Tag derselbe Trott, das Hamsterrad, es dreht sich schnell, so kriegen sie dich klein. Die Perspektiven schrumpfen stark, das raubt dir deinen guten Schlaf und bringt doch sonst nichts ein. Gib jetzt nicht auf, nimm viel in Kauf, mach deinen Lauf und stürm hinauf. Und schaust du in den Spiegel und siehst dich dort im hellen Kerzenschein und tauchst hinein. Diese neue Welt kennt keine Sorgen und das Morgen siehst du völlig klar. Du bewegst dich wie auf weißen Wolken und der Strahl in hellem Glanze. Ist das denn wirklich wahr? Das ist nur Schein und kenn ich sein. Hör auf zu schreien, geh nicht vorbei. Und so stehst du vor dem Spiegel, rote Augen und dein Körper völlig starr. Ein solcher Narr. In der Mitte deines Zimmers steht der Spiegel hell, erleuchtet deine Augen stumpf und leer. Du bist nun auf der anderen Seite, ganz entronnen aus der Welt und freust dich daher sehr. Kannst du mich sehen? Du bleibst doch stehen, nicht weitergehen, es hilft kein Flehen. Verloren in den Reflexionen steht der Spiegel fest und schwer. Das ist nicht fair.